Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Freunde, willkommen Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, dem Tod entronnen. Wer von euch kann das sagen? Ich bin schon knapp dem Tod entronnen. Beispielsweise bei einer Krankheit, einer schweren Krankheit, einem Verkehrsunfall oder vielleicht auch bei einem Verbrechen. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir darüber zu unterhalten, über dieses Thema, die übliche Telefonnummer 0130 2911 oder die Faxnummer 0130 1151 22. Erste Anruferin heute Nacht, das ist Petra. Und Petra ist 34 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hi. Hi. Ja, ja, mir ist vor ein paar Monaten mein Föhn in die Badewanne gefallen, als ich drin gesessen habe. Oh. Und das war schon ziemlich knapp. Wie ist das passiert? Ja, das war eigene Doofheit, ne? Der lag hinter mir, während ich in der Badewanne gesessen habe. Und dann wollte ich mir was nehmen, was hinter mir lag, und bin dabei da dran gestoßen, und dabei ist er dann halt reingerutscht. Aber er lief nicht, er war nicht eingeschaltet. Das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Nee, das ist egal, weil der Schalter unter Wasser war und das ist wohl Aufschlag gegeben. Aber er war eingestöpselt, ne? War eingestöpselt in der Steckdose. Ja, und dann, was ist passiert? Ja, ich habe natürlich erstmal gemerkt, was das für Auswirkungen hatte, ne? Ich konnte so ziemlich wenig machen, alles was unter Wasser war, konnte ich nicht gebrauchen. Was war das für ein Gefühl? Das war das Gefühl, wenn du kurz einen gewischt kriegst, aber ganz heftig und ganz lange, ne? Die ganze Zeit, ja. Also permanent dann, ne? Ja. Permanentes Gefühl, einen gewischt zu bekommen. Ja, genau, ne? Also du kannst deine ganzen Muskeln eigentlich nicht gebrauchen, weil die krampfen und da kannst du nichts machen. Hattest du denn die Arme, die Hände auch unter Wasser? Nein, hatte ich nicht. Gott sei Dank, ne? Ja, was heißt Gott sei Dank? Hat mir nicht viel genützt. Also ich habe versucht, mich noch irgendwie aus der Wanne rauszudrücken, aber das ging nicht. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass mein damaliger Freund da war, ne? Ich konnte ganz laut rufen und dann kam er ganz schnell und hat den Stecker aus der Dose gezogen. Schock, ja, ne? Heftig. Ja, das war eine Erfahrung. Mich wundert, dass die Sicherung da nicht rausfliegt. Und ja, ich habe mich auch hinterher erkundigt. Ne? Ich habe keinen FI-Schalter bei mir im Sicherungskasten. Das ist wohl nur Pflicht in Neubauten. Und ich wohne in einem Altbau und deswegen war der nicht vorhanden. Ne? Also das hätte ganz böse ausgehen können, wenn der Freund nicht da gewesen wäre. Das wenn stimmt, du, wenn du vielleicht vielleicht auch so ganz in der Badewanne gelegen hättest mit der Wasser. Ja. Aber es ist dann wiederum auch erstaunlich. Ich dachte immer, wenn sowas passiert, dass man sofort tot ist. Habe ich auch gedacht, ne? Wurde ich eines Besseren belehrt, zum Glück. Ne? Ich meine, ich habe wohl auch Glück gehabt. Ich war anschließend noch beim Kardiologen und habe ein EKG machen lassen und da war auch zum Glück nichts. Und der hat mir auch bestätigt, dass ich da wirklich großes Glück hatte. Ne? Als er dann den Stecker rausgezogen hat, was ist dann... Hört das schlagartig auf, das Gefühl? Und es waren auch keine Nachwirkungen im Körper zu spüren. Ich hatte Muskelkater ganz schlimm, ne? Ein paar Tage später. Halt in den Beinen und so, ne? Aber in dem Moment, als er es rausgezogen hat, war alles überhaupt wie vorher. Nichts. Da war alles Sonderbar. Vollkommen in Ordnung. Ja. Ja. Mir ging es also sofort wieder gut. Aber wahrscheinlich seelisch nicht so sehr, ne? Ja, es ging, ne? Ich hatte so ein bisschen Stress, weil ich direkt am darauffolgenden Tag hier meinen Wohnort verlassen musste zum Arbeiten und hatte gar nicht viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, ne? Also ich hatte so vordergründig, spüre ich bis heute da eigentlich weder seelische noch irgendwelche körperlichen Nachwirkungen zum Aber Glück. Ich bin ganz sicher, dass du nie wieder einen reingesteckten Föhn in deiner Gegend da an der Badewanne da bin ich mir auch hinlegen wirst. Ja. Mann. Ja gut, dass es gut gegangen ist, ja, dass ich mit dir sprechen konnte jetzt. Ja, bin ich auch froh. Peter, danke für deinen Anruf. Ich danke Alles auch. Alles Gute, ne? Tschüss. Danke auch, tschüss. Jetzt ist Kurt am Telefon und Kurt ist 68 Jahre alt. Ja. Hallo Kurt. Hallo, Domian. Ja, das Thema heißt dem Tod entronnen bei uns heute Nacht. Ich war 1945 auf dem Transporter Goya, der an der Halbinsel Hela von russischen, erstmal von Flugzeugen angegriffen wurde und dann nachts um 12 Uhr von ein russischen U-Boot torpediert wurde. An Bord waren über 7000 Flüchtlinge. Du warst ja noch ganz jung da, ne? Ja, 16 Jahre. Ja. Ich war mit Mutter an Bord. Wir waren oben an Deck im Windschatten der Aufbauten. Und als ich an Bord kam, hatte ich mir als erstes Mal aus dem Bunkern unten eine Schwimmweste geholt. Auch für meine Mutter. Aber diese Schwimmwesten, das waren so aus Leinen und innen drin war wie Glatzwolle, ich weiß es nicht. Jedenfalls im Wasser hinein, also haben sie kaum getragen. Also ihr seid dann alle ins Wasser gesprungen? Ja, es war folgendes. Waren wir ja unterwegs gewesen, das Wetter war schön, wir hatten eine leichte Dünung, dann wäre kaum eine gerettet worden. Und an Bord sah ich unter anderem auch Fasane, Goldfasane sind? Goldfasane? Ja, ja klar. Was man früher nannte. Ach so, nee, das weiß ich nicht. Das waren Parteifunktionäre. Ach so, ja, das wusste ich nicht, nee. Von der SA. Waren da mehrere oben auf der Kommandobrücke und die sind auch ertrunken. Das sind ja solche, die damals die Bevölkerung zurückgehalten haben. Sag mal, also ich weiß ganz grob etwas über dieses Schiff. Das war eine große Tragödie, ne? Das angegriffen wurde. Vom russischen U-Boot. Ja, schon Kriegsende war es ja, ne? Am 16.04. Genau. Und es sind bei diesem Angriff der Russen sehr, sehr, sehr, sehr viele Flüchtlinge umgekommen. Ja. Wie viel schätzungsweise hast du? Ja, Flüchtlinge mögen es vielleicht so. Also man sagt so, Soldaten, also waren hervorwiegend ja Verwundete, mögen es vielleicht so 3.000 bis 4.000 gewesen sein und die anderen waren alles Flüchtlinge. Das Schiff war ja dermaßen überladen. Also ich meinte, jeder wollte weg. Genau, ich meinte jetzt auch nicht nur Flüchtlinge, sondern Menschen, die auf diesem Schiff waren. Also du meinst 4.500 Tote gab es. Ja, ja. Und gerettet wurden dann nur 174. Und zu diesen 174 zählst du? Ja, dann war noch ein Jugendlicher dabei. Wie ist es denn mit waren die einzigen Jugendlichen. Ja. Ist deine Mutter auch gerettet worden? Nein, die ist auch ertrunken. Die ist ertrunken. Denn dem Moment, wo wir aufwachten, wir waren ja eingeschlafen, sah ich denn, dass das Boot kein dettetes Schiff. Nicht? Und sagte ich zur Mutter, komm, lass uns über Bord gehen. Sagte, nein, wenn wir sterben, sterben wir zusammen. Aber ich war ja damals, bin ja an der See aufgewachsen, ich weiß ja, was zu verfolgen hat, den Sog bedingt, ne? Bin über Bord gesprungen, kaum war ich aber im Wasser drin. Und dann klammerte sich jemand am Arm fest, den musste ich wegstoßen, ich musste Wasser schlucken, also, und hatte Stiefel dann alles dreifach angezogen, ne? Das Wasser war sehr kalt. Und dann, wenn man mit Stiefeln schwimmt, das habe ich noch nie gemacht. Ist klar. Und dann eine Höhe von ungefähr 3 Stock hoch im Dunkeln runterspringen, ist da schon eine Angst. Na klar. Nicht? Ist deine Mutter denn überhaupt nicht mit runtergesprungen? Na, das weiß ich nicht. Sie sagt, wir sterben zusammen und die blieb zwischen Gepäckstücken das Schiff barst, nachher war ich kaum ein paar Meter geschwommen, barst auseinander, Öl ergoss sich und es brannt und ein Geschrei und nach Kurt, wie lange hast du dann in dem Wasser verbleiben müssen? Ich bin nachher eine Zeit lang geschwommen, kam nachher auf dem Floß und auf diesem Floß mag ich vielleicht so eine gute halbe Stunde, da kommen ja Minuten wie Stunden vor. Und wer hat dich dann letztendlich gerettet? Wir hatten zwei Begleitfahrzeuge und das waren Minensuchboote. Das waren Deutsche? Das Geleit war 3 Transporter plus 2 Minensuchboote, 5 Fahrzeuge. Und dann wurde ich vom Minensuchboot aufgefischt und anderen Tags auf die Kronenfels, es war ein anderer Transporter, kam ich nachher nach Kopenhagen. Ja. Und das Schlimmste war ja, wie ich auf dem Floß war, das waren diese Metallflöße, die haben da ringsherum so einen Gurt, so eine Schnur laufen, so einen Tampen, ne? Ich setzte mich nach innen und es hatte keinen Gurt, wo man sich reinsetzen konnte. Jetzt drohte ich wieder runter ins Wasser zu fallen. Da habe ich mit Mühe und Not mich wieder hochgekrabbelt und auf jeder Ecke saß zwei Frauen, ein Soldat. Und du musst doch auch irrsinnig gefroren haben, weil... Jetzt hatte ich auch gar keine Kräfte mehr. Ich wollte nur sagen, und an den Seilen hingen alles Leute und jeder wollte rauf und das ganze Floß drohte umzukippen. Sag mal, Kurt, du warst dann 16 Jahre, hast deine Mutter verloren bei diesem Angriff. Ja. Du standst dann danach ganz allein in der Welt. Ja, das war nun so nicht so ein großes Problem. Insofern, ich kam hier nach Dänemark und bin dann 48 entlassen. Also was Essen dergleichen anbetraf, bekam man nachher im Lager. Nicht? Ja, ja. Das war also als Übergang war es nicht so schlecht gewesen, im Falle. Du bist 48 dann nach Deutschland zurückgekommen? Ja. Und was hast du dann gemacht? Gab es irgendwelche Familienmitglieder noch, die du gefunden hast? Ich hatte Verwandte von meiner Mutterseite, die wohnten in Salzufeln und die schrieben dann, standen vor einem Präfekt, ich könnte jederzeit herkommen. Und bin auf diese Art hierher gekommen. Wie lange hast du damals gebraucht, um das verwinden zu können, dass deine Mutter dabei umgekommen ist? Ja, das war mag vielleicht so ein halbes Jahr gewesen sein. Es war furchtbar als Kind, ne? Natürlich, als Jugendlicher. Ja. Ja. Und Aber das ist ein Erlebnis, was dir, obwohl du jetzt schon 68 Jahre alt bist, natürlich, könnte ich mir vorstellen, immer noch präsent ist. Ne? Man verdrängt es, aber wenn man jetzt wieder Unfälle hört, wo Schiffe wieder brennen... Da kommen die Erinnerungen hoch, ne? Da kommt immer wieder hoch, ja. Ich danke dir herzlich für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, Kurt. Ich danke sehr. Wiederhören. Jetzt ist der Sven dran und der ist 21. Ja, hallo Domian. Hallo Sven. Ja, also ich habe da eine Geschichte erlebt vor gut einem Jahr, ein bisschen mehr sogar. Und also ich muss vorweg sagen, das war ein Sexshop. Das ist ein bisschen kurios jetzt am Anfang, hört sich das an, aber es kommt noch jetzt. Ich bin da reingegangen, ich hatte damals keine Beziehung, ich bin schwul. Und vorne so in den Porno-Ecken waren auch Hetero-Männer drin, wo man nicht so wusste von vornherein, ob derjenige auch schwul ist oder hetero. Jedenfalls, ich habe einen One-Night-Stand gesucht oder einen Quickie halt, einen Kabin. Da waren hinten in der Ecke noch so Kabin. Und habe dann jemanden angesprochen. Aus reiner Lust mehr. Und ja, der Typ, der war halt ziemlich, wie soll ich das sagen, halt ziemlich krass. Also hat schroff reagiert erstmal, so von wegen, ich bring dich um, schwule Drecksau und so, ne. Aber es war, wenn ich es richtig verstanden habe, es war ein gemischter Sexshop, ne? Ja. Jedenfalls, also, ja, ist ja in Ordnung und ich gehe ja schon und habe ich mich wohl vergessen oder so. Und ja, da hat er halt rumgemeckert und so ein bisschen halt, und da war ich halt weg und bin in die Kabine rein. Und eine Dreiviertelstunde später ungefähr bin ich dann raus aus dem Sexshop und er war dann hinter mir. Und plötzlich hörte ich von hinten Schritte. Ach, du hast in dem Sexshop mit ihm dann, ist da nichts passiert? Nee. Hat dich nur einmal bedroht und das war's dann? Ja, also hat mir nicht gedroht, mir das Leben zu nehmen, ne? Und ja, kam dann von hinten mit dem Messer, ne? Das war das Krasse daran, ne? Und er kam dann mit der Klinge auf mich zu von hinten. Ich habe mich ruckzuck umgedreht, also ganz schnell war das. Und ich habe mehr oder weniger Glück gehabt, ne? Also wenn der mich von hinten in mich eingestochen hätte mit dem Messer, wäre ich wahrscheinlich... Du hast dich rumgedreht, hast das gesehen, dass er dich angreift? Und hast du dich dann richtig gewehrt oder was ist passiert? Nee, also ich habe aus Angst reagiert, mehr oder weniger. Ich habe getreten und habe mit Glück an der Hand erwischt, wo das Messer an der Hand war. Ne? Und das Messer ist dann weggeflogen und er ist dann auf mich gesprungen, hat auf mich eingedroschen. Und ja gut, ich habe dann so von seiner Fahne her gerochen, dass er Alkohol konsumiert hatte. Hast du dich befreien können dann von ihm? Ja, eigentlich weniger. Ich habe ihn so gekniffen mit der Hand so. Gekratzt halt auch, wo ich halt nur konnte, aus Angst, und hat er dann auf mich eingedroschen mehrmals. Und wie ging es dann zu Ende? Ja, dass er halt dann von mir abließ, nachdem ich nicht mehr konnte. Also ich habe dann reglos nicht direkt auf den Boden gegangen, aber halt blutend. Ich habe einen Zahn davon verloren und blaues Auge hatte ich und halt eine Gehirnerschütterung, eine leichte. Und dann ist er abgehauen? Er ist dann abgehauen, ne? Und ich meine, ich konnte dann auch nicht viel machen. So von wegen Anzeige. Ich konnte nichts machen. Weil also ist die Sache dann im Sand verlaufen. Aber für dich war das so ein Moment, wo du Todesangst hattest. Absolut. Also das war das Schlimmste. Ne? Weil dem war alles zuzutrauen, so von so der Art. Sich. Würdest du ihn wiedererkennen? Schwierig zu sagen, schwer zu sagen. Also, aber du bist jetzt erstmal bedient mit Pornokinos, was, oder? Ja, mittlerweile schon. Ich meine, ich bin ja auch mittlerweile in der Beziehung wieder, Gott sei Dank. Und ja gut, wenn ich jetzt alleine wäre, ich glaube nicht, dass ich da mal reingehen würde. Ja. Zumindest nicht hier in dieser Stadt. Ne? Ja. Also, geht es natürlich in allen Pornokinos nicht so zu, aber es kann halt was passieren. Dann absolut. Halt, ne? Ne? Ich meine, wenn man jetzt in Köln ist bei euch da, ist es halt schon anders. Ne? Also ich selber bin umgezogen hierher und bin selber von der Großstadt. Ja gut, ich kann hier eben nur sagen, durch die Erfahrung hier, dass es nicht so gut ist. Auf jeden Fall ist es gut gegangen, so wie hoffentlich heute bei allen Geschichten. Das Thema heißt ja auch dem Tod entronnen. Ja. Danke für deinen Anruf und weiterhin dann alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Anja, 25. Ja, hallo. Hi. Anja. Ja. Deine Geschichte zu diesem Thema oder dein Erlebnis. Und zwar hatte ich im Dezember 93 einen schweren Verkehrsunfall gehabt und ich hatte eine Reifenpanne auf der Autobahn und habe mal ADAC gerufen und wollte dann mit dem den Reifen wechseln und wir sind dann beide vom LKW angefahren worden auf dem Standstreifen. Während ihr an dem Auto am Arbeiten wart? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Also im Nachhinein, also selber weiß ich das ja nicht, aber von der Polizei her ist derjenige wohl eingeschlafen am Steuer. Mhm. Wie man das immer wieder hört, ne? Bei LKW-Fahrern. Mhm. Wie schwer war der Unfall dann? Also ich war schon sehr schwer verletzt gewesen. An was kannst du dich noch erinnern? Also ich kann mich erinnern, dass ich dann auf der rechten Fahrspur von der Autobahn lag. Und habe eben auch so die Autos auf mich zukommen sehen und habe mich dann noch aus eigener Kraft so rübergezogen. Mhm. Ja, ich meine noch einen Schritt vorher. Ihr wart irgendwas da am Wursteln, an dem Auto. Mhm. Und hast du dann diesen LKW wahrgenommen, dass der ich stand ja mit dem Rücken zur Fahrbahn. Hast du irgendeinen Schlag gespürt? Ja, das habe ich schon gespürt irgendwie. Und das ging dann alles sehr schnell. Ich bin da irgendwie durch die Luft gewirbelt und dann halt einen dumpfen Schlag irgendwie. Und dann... So, dann kam irgendwann der Krankenwagen. Das war aber sehr lange her. Also der LKW-Fahrer ist dann noch ausgestiegen und hat sich halt auch um mich gekümmert. Mhm. War ein Kroate gewesen, also hat schlecht Deutsch gesprochen. Mhm. Aber ja, und dann haben halt auch viele Autos angehalten und die wollten halt alle helfen. Ja. Und für mich war das irgendwie endlos, bis der Krankenwagen kam. Du hast das bei Bewusstsein alles miterlebt? Ja. Mehr oder weniger? Ja. Mit großen Schmerzen auch? Am Anfang nicht. Dann habe ich habe so unter Schock habe ich noch so gedacht, ich habe gesehen, dass meine Knie offen waren. Und habe ich noch gedacht, ach, das ist nicht so schlimm, du kannst dann weiterfahren. So habe ich in dem Moment gedacht. Welche Verletzung hattest du denn dann, als man dich untersucht hatte und das diagnostizieren konnte? Also ich hatte den linken Oberschenkel gebrochen. Also die Knie waren beide offen, das rechte Wadenbein war gebrochen und meine linke Hüfte war total zertrümmert, Hüfte und Becken. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Also von Dezember 93 am Stück bis Oktober 94. Am Stück? So lange? Und habe aber jedes Jahr bin ich im Krankenhaus. Weil du noch nachoperiert werden musst oder irgendetwas reguliert werden musst? Oder? Also dieses Jahr war ich auch wieder... bin ich 10 Mal operiert worden. Wie viel Mal bist du insgesamt operiert worden jetzt schon? Knapp 40 Mal. 40 Mal? Und immer an der Hüfte? Nicht nur an der Hüfte. Auch an den Beinen und am Bein? Ja, und am Rücken und so, weil es sind halt auch viele Weichteilverletzungen und Narben, wo dann halt korrigiert werden müssen. Also da trifft das ja dann sehr exakt zu, ne? Unser Spruch, dem Tod entronnen. Das hätte dann ich meine, es ist so schon sehr schlimm für dich ausgegangen, es hätte ja dann auch das Ende bedeuten können. Ne? Also die Ärzte, die haben gesagt, dass ich das neue Jahr nicht mehr erlebe. Also haben sie zu meinen Eltern gesagt, ich lag ja lange auf der Intensivstation. So schwer verletzt bist du eingeliefert worden? Ja, die haben zu meinen Eltern gesagt, also sie müssen jeden Tag damit rechnen, dass ich sterbe. Bei dir währenddessen auch das bewusst, wie schwer verletzt du warst und wie heikel die Lage für dich sich darstellte? Teilweise schon, aber... Ich habe dann eigentlich versucht, das zu verdrängen und habe mir dann immer gedacht, du musst das schaffen oder so. Also es war schon ein sehr starker Lebenswille da. Und wann obwohl ich im Nachhinein, wenn ich jetzt sehe, was ich so alles für Probleme, was alles drum und dran hängt mit Versicherung und dies und jenes, dann frage ich mich manchmal schon, warum hast du das überlebt? Also den ganzen Ärger, was man jetzt so hat. Das ist schon nicht so einfach. Ja, das erstaunt mich jetzt schon, was du sagst, weil ich kann das schon verstehen und nachvollziehen oder erahnen, was man da für Schwierigkeiten hat und dass man wirklich den Versicherungen hinterherlaufen muss und so weiter. Aber freust du dich denn nicht auch, dass du trotzdem Glück gehabt hast und dein Leben retten konntest und dass man dir dein Leben gerettet hat? Ja, das schon. Das wird mir eigentlich dann auch immer bewusst. Aber wenn ich dann jedes Jahr auch wieder irgendwas irgendwie im Krankenhaus bin, also ich bin jetzt erst vor 3 Wochen entlassen worden, war 3 Monate fast im Krankenhaus. Also da frage ich mich dann schon, warum alles. Ist das so belastend für dich noch, dass dir das sogar manchmal jetzt den Lebenswille fast nimmt? Es sind wirklich so Zeiten zwischendrin, wo das eben so ist. Mhm. Ja. Kannst du überhaupt einen Beruf nachgehen? Geht das? Also ich bin seitdem erwerbsunfähig. Mhm. Also das ich hatte schon gerne irgendwas wieder machen, aber im Moment ist da nicht dran zu denken. Also das hat dich schon sehr hart getroffen, ne? Mhm. Und manchmal, also ich kann nicht sagen, wie oft das ist, aber ich träume auch manchmal noch von dem Unfall oder so. Gab es denn damals, als du dann über den Berg warst und dir richtig klar war, du bist über den Berg und du wirst das überleben, gab es da in der ersten Zeit doch dann so Glücksgefühle nach dem Motto, wie schön, ich habe trotz aller Schmerzen und schlimmen Dinge, ich habe es geschafft und ich kann leben? Ja, doch, das gab es schon. Mhm. Also ich meine Familie stand auch hinter mir und mein Freund auch und ja. Bleibt dann, wenn man so viele Schmerzen ertragen muss und so viele Unannehmlichkeiten, was für ein Gefühl hast du diesem Fahrer gegenüber, der das verursacht hat? Ich habe mir da oft schon Gedanken drüber gemacht, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich hasse ihn dafür. Also, ich meine, mir ist es selber auch schon passiert, dass mir die Augen zugefallen sind beim Fahren. Also was ich halt nur nicht verstehe, ist, dass der halt weiterfahren dürfen. Der ist weitergefahren danach? Der hat 400 Mark gezahlt, dann durfte er weiterfahren. Wie, und dann, das war's? Es gab keine Gerichtsverhandlung, gar nichts? Es gab bisher, also mit der Versicherung, noch keine Gerichtsverhandlung. Und das heißt praktisch jetzt, da er ein Ausländer ist, ist er bei uns strafrechtlich nicht mehr verfolgbar. Das ist unglaublich. Wir wollen es festhalten, es war 93, ne? Mhm. Es war 1993 und da ist, dieser Mann ist noch nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Das ist ja unglaublich. Ich meine, es ist eine Versicherung hier in Deutschland dafür zuständig. Ja, aber es ist auch eine strafrechtliche Geschichte, ne? Ist ja nicht nur versicherungsmäßig zu sehen. Ja. Wie ist es eigentlich dem Mann vom ADAC ergangen? Ich stand ja praktisch hinter ihm. Ich habe eigentlich den Großteil abbekommen. Der hatte eine Schulterverletzung und auch am Kopf verletzt, aber der ist dann schon im Januar oder Februar schon wieder arbeiten gegangen. Also, du hast gerade erzählt, hast uns erzählt, welche sehr schweren Folgen dieser Unfall bis heute für dich hat. Hat dieser gravierende Eingriff in dein Leben, in dein Schicksal, hat dass dein Denken über Leben an sich, über dein Leben auch gravierend verändert? Siehst du das Leben heute anders als vorher? Ja, schon. Ich lebe eigentlich bewusster. Woran macht sich das fest? Oder wie? Also ich habe das eigentlich auch schon im Krankenhaus gemerkt, dass ich unheimlich reifer geworden bin. Mhm. Also auch so, wenn ich jetzt andere Behinderte sehe, denke ich ganz anders drüber als die vor meinem Unfall. Bist du denn auch behindert durch den Unfall? Musst du im Rollstuhl sitzen? Nee, ich laufe aber mit einer Gehstütze. Ja. Also reifer und weiser, ne? Mhm. Gibt es eine Aussicht oder eine Hoffnung für dich, dass du irgendwann doch wieder fast richtig gesund sein wirst? Das hoffe ich. Mhm. Aber im Moment weiß ich es halt noch nicht. Mhm. Also, liebe Anja, ich kann natürlich medizinisch deinen Fall überhaupt nicht beurteilen, aber du hast ja schon so viel durchgestanden und ich möchte dir wirklich von ganzem Herzen allen Mut zusprechen, der mir zur Verfügung steht, dass du weiterhin durchhältst und das Ziel vielleicht dann erreichst, irgendwann wirklich fast wieder ganz gesund zu sein, nach all diesen vielen Jahren. Mhm. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Ja, danke. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Anja. Tschüss. Nach Anja haben wir jetzt die Katja dran und die ist 25. Ja, hallo Jürgen. Hallo Katja. Also und zwar, ich war vor 3 Jahren, war ich schwanger, war so ungefähr Anfang 3. Monat und irgendwann hatte ich dann tagsüber so richtig schwere Magenkrämpfe und wusste eigentlich gar nicht so recht, was da los ist. Ne? Mhm. Und abends bin ich dann duschen gegangen und auf einmal stand ich da so knöcheltief im roten Wasser. Ne? Oh. Ja. Und das waren halt Blutungen durch eine Fehlgeburt. Und man hatte die Fehlgeburt halt nicht erkannt. Mhm. Und dadurch kam das dann halt so weit, ne? Mhm. Ja, und da bin ich damals... Schon ein Horror-Eindruck, ne? In der Dusche zu stehen und plötzlich ist Blut. Oh ja, also wenn ich heute Blut sehe, dann denkt man da halt automatisch mehr dran zurück, ne? Mhm. Ja, da bin ich dann irgendwie schreiend aus der Dusche rausgesprungen, habe meinen damaligen WG-Partner irgendwie gerufen... Und habe ihm gesagt, er soll irgendwie einen Krankenwagen besorgen, irgendwas. Ich war ja total in Panik. Ne? Und er hat dann ihm ist nichts eingefallen. Er hat dann irgendwie die Polizei angerufen und da kam dann auch innerhalb von kürzester Zeit so Notarzt, Rettungswagen, also die kamen da so mit 8 bis 10 Mann kamen die an. Ne? Ja. Die haben mich dann halt gleich in die Uniklinik verfrachtet und haben dann sofort ein Not-OP gemacht, weil das musste ausgeschabt werden, damit die Blutungen aufhören. Mhm. Und ja, also ich werde erstmal fast verblutet, weil ich hatte also innerhalb von, das war vielleicht so eine Sache von einer halben Stunde, wo das passiert ist, bis ich dann halt in den OP kam. Mhm. Da habe ich also fast über die Hälfte vom Blut verloren, also das war wirklich schon damals lebensgefährlich. Mhm. Mhm. Und als sie mich dann aus dem OP hoch auf Station gebracht haben, also ich hatte da so 4 Tröpfe anhängen, und weil der Aufzug irgendwie so eng war, mussten die Tröpfe von diesen Stangen da abheben und haben mir diese aufs Bett gelegt und haben die dann ausgeschaltet. Und als sie mich dann aufs Zimmer gelegt haben, haben die irgendwie vergessen, dann die Tröpfe anzuschließen wieder. Mhm. Und dadurch habe ich dann im Prinzip das zweite Mal in Lebensgefahr geschwebt, weil ich einfach sonst vertrocknet wäre. Mhm. Ne? Mhm. Und das war wie, also so, wer hat das dann bemerkt, dass die nicht eingeschaltet waren? Das habe ich selber sogar noch gemerkt, weil es wurde mir einfach schummrig und schwarz vor den Augen. Und da habe ich halt meine Bettnachbarin, der habe ich das dann gesagt und dann hat die irgendwie eine Schwester gerufen und das habe ich aber dann schon gar nicht mehr mitgekriegt. Ich war dann also schon ohnmächtig halt und ich bin dann wach geworden, als die mich irgendwie so im Bett mit dem, also die haben die Füße so ganz nach oben geklappt und Kopf hing unten und dann haben die mir da alles im Gesicht rumgeschlagen, dass ich halt wieder zu mir komme. Dann haben sie gesagt, naja, wir haben da halt vergessen, den Tropf anzustellen. Ne? Das hatte keine Konsequenzen, du hast dann noch nichts weiter... Nee. Also allein schon dass die ganze Sache mit der Fehlgeburt, dass überhaupt so weit kam, das war schon damals ein Fehler vom Frauenarzt. Mhm. Ich meine, Hast du den denn noch versucht zu belangen danach? Hast nee, also ich habe ihn versucht, mal da zur Rede zu stellen, aber ich war damals eigentlich auch noch sehr jung und habe da auch die Traute noch nicht gehabt. Heute würde ich das auch anders beurteilen. Ja, damals. Wie alt warst du? Ich war 21, 22. Wie lange hat das denn gedauert, bis du wieder richtig fit warst? Ja, das hat so ein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich dann also wieder genug Blut hatte. Ne? Ach, so lange. Mhm. Ja, also ich habe inzwischen immer noch, also ich bin, wenn du mich siehst, ich bin so richtig kreidebleich. Mhm. Ne? Mhm. Und diese Anämie, die habe ich jetzt also mittlerweile chronisch, weil mein Blut, das baut sich halt nicht mehr selbst auf. Ne? Katja, das ist ja auch ein gravierendes Erlebnis gewesen für dich. Oh ja. Was hat das für Folgen? Was hat das mit dir angestellt, dieses Erlebnis? Also erstmal, ich war, also wo das passiert ist, so akut, da war ich also total im Schock. Ja. Mhm. Ich bin also mit den Krankenwagen gefahren, ich habe da Witze gerotzt, ich habe denen irgendeinen Blödsinn erzählt, ja. Weil das war für mich absoluter Horrortrip, weil das war ein Wunschkind. Ja. Und es war also ehrlich gegangen, kann ich das sagen. Währenddessen ist mir klar, dass da bricht alles auf einen ein. Aber jetzt so im Nachhinein, was hat das für Spuren in dir hinterlassen? Tja, ich habe das irgendwie mal so eine ganze Zeit lang verdrängt. Mhm. Und als ich dann das zweite Mal schwanger wurde, und war auch eine Wunschschwangerschaft. Mhm. Und da kam das alles wieder so in mir hoch. Also mit dem Augenblick, wo ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, habe ich gesehen, aha, du bist schwanger. Kam die Angst. Da kam dann die Angst. Wie ist es denn ausgegangen? Ja, gut. Die ist gut, ich das ist gut ausgegangen. Richtig gesunden Sohn, ne? Das hat das vielleicht auch alles wieder wettgemacht, ne? Nee. Nein. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt das eine Kind durch das andere ersetzt. Nein, das meine ich natürlich nicht, aber dass die Angst vielleicht dadurch schon aufgehoben wurde, durch die gute Erfahrung. Die, auch nicht. Mhm. Mhm. Also ich muss dir sagen, ich habe also bis mein Sohn auf die Welt kam, ne, jedes Mal, wenn ich halt auf Toilette gegangen bin, habe ich doch halt mehr penibel drauf geachtet, ob ich eine Blutung habe. Das war also wirklich so ein richtiger Wahn. Ne? Ja. Ich habe also Angst gehabt, diese 9 Monate Schwangerschaft irgendwie durchzustehen. Und das war also schon... Auf jeden Fall, du hast ein gesundes Kind bekommen. Ja. Das ist ja schon mal wunderbar. Mhm. Und ich wünsche dir, deinem Kind und deiner Familie alles Gute. Okay. Tschüss, Katja. Mhm, tschüss. Martin, 38. Hallo, Domian. Ja, guten Morgen, Martin. Ich sage mal den Leuten, die gerade eingeschaltet haben, dass unser Thema heute Nacht dem Tod entronnen heißt. Und ich frage euch, wer das von sich aus sagen kann, wer etwas sehr Dramatisches mal erlebt hat. Wir haben gerade schon Krankheiten gehört, Unfälle, vielleicht auch ein Verbrechen, da haben wir gerade auch schon eine Geschichte zu erfahren. Also wer Lust hat, sich mit mir darüber zu unterhalten, 01302911, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 01301151222. Jetzt zu dir, Martin. Ja, okay, also ich habe vor ein paar Jahren noch in Dresden gelebt und naja gut, ich bin schwul. Mhm. Und bei uns in Dresden liegt die Szene oder das, wo was abläuft, mitten in der Stadt drinne. Mhm. Und irgendwann hat es mich da mal gepackt. Naja, und da bin ich so einem Typ nachgelaufen und er stand auf Leder halt. Und irgendwo reizte mich das. Naja, und gut, da lief eine Weile ein Spiel in so einem ein Park drin. Mhm. Aber ringsum sind davon Häuser, also das ist... Also eine Cruising-Geschichte, ja, ne? Ja, ja, ja. So, naja, gut, und dann haben wir da so eine ganze Weile miteinander und dann hat er mich mit Stricken da ein bisschen festgemacht, naja, okay, gut. Auf einmal wurde das aber dort relativ laut und er ist dann mit einem Schlag verschwunden. Jetzt stand ich da so irgendwie verlassen, ne? Und die Typen sind, haben das ja auch geschnallt, was da läuft und wussten das ja auch und hatten mich dann noch dort entdeckt und... Mhm. Ja, okay, also wie lange es gedauert hat, also für mich war es damals eine Ewigkeit, so ewig wird es nie gewesen sein, denn heute lebe ich noch. Also sie haben mich breitgeschlagen, würde ich das einfach nennen. Sie haben mich dort dermaßen zusammengeprügelt, dass ich konnte mich weder wehren noch sonst was. Was okay, waren das für Leute? Ich sage eindeutig Rechte. Mhm, mhm. Weißt du das oder vermutest du das? Nein, das ist, also bei uns drüben hat sich ja nach der Wende ganz schnell das Rechte etabliert mhm. gehabt. Und eigentlich war das dann auch hinterher, ich meine, ich war nie der einzigste Vorfall, der da passiert ist. Mhm. Nach mir sind ja dann noch mehrere Sachen passiert. Und es hieß dann immer rechts. Und ich bin, okay, das wäre dann schon im Fortlauf der Geschichte gewesen, ich bin der zwei Typen noch dann später noch begegnet. Mhm. Und da ist das eigentlich dann nochmal zum Vorschein. Und wie ist das da zum Vorschein gekommen? Hast du es aufgrund des Äußeren identifiziert oder wie? Nee, ich habe die Leute ja dann auf der Polizei noch getroffen, zwei davon. Wie, also zwei, okay, also jedenfalls, ich mach mal kurz weiter, ja. Also ich habe da dann ja wahrscheinlich relativ laut doch ja um Hilfe, also praktisch mhm. irgendwo, weil ich weiß nicht, also ich betrachte es ja auch mit dem Zeitabstand jetzt, mhm. mein Leben wahrscheinlich irgendwo schon abdanken gesehen, mhm. also so, und irgendwann kam dann Polizei, ich hörte bloß Polizeiwagen und so ein Zeug und die verschwanden ja alle. Schlapp, stand ich so. Was für ein okay. Glück, dass da ein Polizeiwagen kam, ne? Nee. Nicht? Ich würde sagen, die Bevölkerung hat einen geholt, aha, ja. die da ringsrum wohnten. Mhm, ja. Die hatten das ja gehört dann. Mhm. Und jedenfalls, die hatten mich dann mit an den Polizeiwagen genommen davor und jedenfalls haben sie dann noch gesucht und hatten mich dann aber schon auf die Polizei geschafft. Mhm. Vor, wie sagt man so, also Aufnahmeprotokoll. Mhm. Und da kam mir dann, wurden mir dann zwei Typen vorgestellt, also die haben, es war nachweislich, das waren zwei davon, also den einen habe ich auf jeden Fall. In der gleichen Nacht noch vorgestellt? Die haben, ich habe da rund ungefähr zwei Stunden gesessen, mhm. die haben sofort in dem Carré gesucht mhm. wahrscheinlich. Mhm. Und die waren wahrscheinlich nie ganz so clever, mhm. aus dem ganzen Dreh raus zu verschwinden, ich weiß es nicht. Was ist daraus dann geworden? Gab es da einen, hast du sie angezeigt? Ja, es wurde damals Anzeige erstattet, das hatten die mich gefragt, ob ich das machen mhm. will, und da habe ich gesagt, sicher, also ich meine, mhm. was soll das? Mhm. Und habe dann aber, ich muss jetzt lügen, glaube ein Jahr später, Einstellung des Verfahrens gekriegt, mhm. weil andere höhere Straftaten vorlagen gegen diese Leute. Mhm. Da wurde das Verfahren mhm. eingestellt. Und dann hast du nie was von gehört, was das Ding hatte sich, also wo ich das Schreiben damals gekriegt habe, von der praktisch vom Gericht, mhm. ich habe das gelesen und zerrissen. Ja, ja. Weil für mich war das irgendwo schon wieder, ja, okay. Jedenfalls hatte ich damals so 2 Zähne oder 3 verloren, müsste ich das lügen. Auf jeden Fall haben sie mir dann noch ein paar gezogen, weil die ja dann so locker waren in meinem Gesicht, dass man die entfernen musste. Ich hatte die Nase. Also wenn die Polizei nicht gekommen wäre, hätte das Ganze noch dann viel, viel schlimmer. Dann hätte das ganze Ding sehr böse und wäre wahrscheinlich sehr böse ausgegangen. Mhm. Verdammt böse. Also ich habe dann... Du musst doch auch Wut haben auf diesen Schwulen, der dich da hat dann sitzen lassen. Ne? Pass auf, ich habe da keine Wut auf den. Ich habe da noch nie Wut gehabt. Ich habe Wut auf mich gehabt. Warum? Jahrelang. Dass du dich überhaupt darauf eingelassen hast? Dass ich mich auf so eine heikle Sache eingelassen habe. Ich habe dann, selbst als Schwuler an mir gezweifelt. Ich habe, wenn ich irgendwo, ich war dann schon selber, also ich früher war ich mal eine ganze Zeit, also selbstbewusst, ich habe auch eine Beziehung offen gelebt, also schon zu DDR-Zeiten. Und ab dem Tag war ich dann so mir gegenüber verunsichert und unklar. Mhm. Habe auch angefangen, alles zu verdrängen und so weiter. Mhm. Ja, okay. Und hast du denn irgendwelche Geschichten dieser Art dann nochmal gemacht? Wenn ich ehrlich sein soll, nee, richtig nicht. Ich möchte eigentlich, suche eigentlich jetzt einen Freund in der Hinsicht. Mhm. Aber, ja, okay, eigentlich draußen brauche ich mir es nicht. Also da ist mir das, ich lebe jetzt auch nicht mehr in Dresden. Mhm. Wir sind dann weggezogen, unter anderem wegen, ja, man kann sagen, wegen Rechten und diesem Ganzen, weil ich konnte drüben nicht mehr. Mhm. Ich konnte nicht mehr Luft tun. Also ich habe hinter jedem Jugendlichen, der da in diesem Springerstiefel, und das... Wo lebst du jetzt? Wie bitte? Wo lebst du jetzt? Ich lebe in München und mache eine Umschule in Hamburg. Das klingt das ganz brutal aus. So ist das nicht. Sehr kompliziert. Aber, da kann man auch froh sein, dass es dann auch in letzter Sekunde noch gut gegangen ist. Ne? Also ich bin froh oder dankbar der Bevölkerung, dass sie drüben damals nie ganz immer die Augen verschlossen hat. Ich meine, schwul war ja nun so und so nicht ganz so beliebt, aber ich war regelrecht froh, dass irgendwie, also ich weiß noch, ich habe ja dann 3 Wochen im Krankenhaus deswegen gelegen. Mhm. und hatte ja Rippenprellung und so ein Zeug. Mhm. Und jedenfalls, also hinterher, ich konnte mich selber nicht mehr angucken. Mhm. Ich habe mich so geschämt, dass ich so eine Sache getan habe, wo ich vielleicht vorneweg ja gewusst habe, dass diesen ganzen noch vorgestellt, ja. Martin, alles Gute weiterhin. Okay. Tschüss. 1.35 Uhr und 2 Sekunden. Eine kleine Pause. Nur 36, 5 Sekunden. Hier ist 1 Live, Radio 1 Live und das wieder Fernsehen. Und heute Nacht heißt unser Thema hier im Talk Radio Domian dem Tod entronnen. Und ich frage euch, wer von euch ist schon dem Tod entronnen, vielleicht sogar knapp entronnen? 0130 2911, Telefonnummer, Faxnummer 0130 1151 22. Beide Nummern sind kostenfrei und ihr könnt euch natürlich anonym hier bei uns melden. Es geht weiter mit Mike und er ist 22 Jahre alt. Ja, guten Abend. Ja, hallo Mike. Also bei mir war es eine Geschichte, ich war 17, hatte noch keinen Führerschein und war nachts unterwegs mit dem Fahrrad und besoffen gewesen, relativ besoffen. Wollte Bekannte besuchen und bin dann auf dem Bahngleise überquert. Mhm. Und das war in einem Industriegebiet. Und ich musste so 60, 70 Meter an Bahngleisen überqueren. Mhm. Und hatte halt in meinem besoffenen Kopf den Bahnübergang, den man da eben normalerweise benutzt, nie mehr gefunden. Und habe mir irgendwann gesagt, jetzt gehst du einfach hier quer rüber in die Richtung. Mhm. Und jetzt musste ich aber zunächst einmal über einen Geländer steigen. Sagtest du nicht gerade, dass du mit dem Fahrrad unterwegs warst? Richtig, das Fahrrad habe ich mir so auf die Schultern gepackt, ach so, über das Geländer gestiegen und wollte jetzt so einen Schritt runter tun. Hab gesagt, wäre so ein halber Meter, machst du so einen Schritt runter, bist du auf dem Bahngleis. Ja. Jetzt war es aber dann wesentlich höher, dieser Abstand, und so dass ich überhaupt keinen Boden mehr unter den Fuß gekriegt habe und bin dann rückwärts auf diese Bahngleise geknallt. Mhm. Und das Fahrrad hintenrum so auf mich drauf. Mhm. Das war jetzt mal die erste heikle Situation. Ich lag dann da so ein paar Minuten, hatte Glück, dass ich einen Rucksack noch hinten auf hatte, sonst hätte ich mir wahrscheinlich das Kreuz gebrochen oder sonst was. Hab mir da aber im besoffenen Kopf jetzt nichts bei gedacht, mich aufgerappelt und das Fahrrad so hinter mir hergeschleift und bin dann eben weiter. Und auf den Bahngleisen? Auf den Bahngleisen. Ja, ja. Gemerkt von der Gefahr habe ich dann erst was, als mir das Fahrrad von einem vorbeifahrenden Zug aus der Hand geschleudert wurde quasi. Du hast den Zug nicht gemerkt, wie der auf dich zukam? Hab ich nicht gemerkt. Kam der Zug denn von hinten auf dich zu? Oder naja, irgendwie quasi orthogonal. Ne? Orthogonal? Im rechten Winkel. Im rechten, ja, ja, ne? Ja. Von der Seite. Ja. Und ein halber Meter muss es sein. Nichts gehört, nichts gesehen, irgendwie wahrgenommen. In dem Moment dann, als das Fahrrad aus der Hand gerissen wurde, habe ich dann auch gehört, dass der eben die Bremsen anhatte. Der hatte dich schon wahrgenommen und gesehen. Muss er, ja. Ja. Und eben auch diese Hupe, oder was die da an den Zügen dran haben. Also das Fahrrad ist ja quasi aus dem Arm gerissen worden. Ja. Aber es gab keine direkte Berührung, Zug und ich. Irgendwie. Das gab's nicht. Nee. Mhm. Also überhaupt nicht. Ich glaube, du warst schlagartig nüchtern, was? Gar nicht mal. Gar nicht, weil da hast du aber ganz schön Wasser abgefüllt. Ne, ich hatte eben vorher so eine Diskothek besucht, das war in so einem Industriegebiet drin, mhm, und rundherum Bahnschienen. Mhm. Und ich wohne auch, oder hatte zu dem Zeitpunkt dann mein ganzes Leben an Bahnschienen schon gewohnt. Sodass sich Bahn gar nicht beunruhigt hat, wenn die irgendwie in Linie. Nee, natürlich von meinen Eltern mir schon immer eingebläut worden, Vorsicht, mhm, weil die gingen also direkt an unserem Haus vorbei und Vorsicht mit den Schienen und, mhm, bloß nicht drüber und sonst was. Habe ich mich auch immer dran gehalten. Also im Großen und Ganzen hat dich das gar nicht so geschockt in dem Moment. In dem Moment überhaupt nicht. Das Fahrrad war weggerissen, der Zug fuhr weiter vermutlich. Und so. Wie entwickelte sich dann, wie ging es für dich dann weiter? Und ich bin eben weiter, ich hatte noch so 30 Meter an Bahnschienen dann zu überqueren, mhm, und bin dann, statt mit dem Fahrrad zu fahren, weitergelaufen. Ich hatte nämlich noch eine Verabredung mit, mhm, einem Bekannten, Geburtstagsfeier. Mhm. Und bin dann da auch angekommen, so anderthalb Stunden später, mhm, und habe dann da erstmal erzählt, mhm, was los war. Ja. Also so richtig hat's da jetzt die Situation. Also ich muss noch fragen, das Fahrrad war doch dann Schrott? Das Fahrrad habe ich nie wieder gesehen. Ja. Nie wieder. Mhm. Ja. Wann ist dir dann richtig klar geworden, welch extrem prekärer Situation du da knapp entronnen bist? Am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen, als du wieder nüchtern warst. Richtig, mhm, weil den Tag, ich habe dann einfach weiter in mich reingekippt. Mhm. Wahrscheinlich auch so... an dem gleichen Abend dann noch. Ja, Verdrängung, mhm, oder so nahezu bis zur Bewusstlosigkeit. Und den nächsten Morgen haben die mich dann auch nochmal drauf angesprochen, mhm, und so. Und da kamen die ganze Erinnerung und hoch. Und da ist mir dann erstmalig quasi der Schreck in die Glieder, mhm, gefahren. Mensch, hast du Glück gehabt. Mike. Danke für deinen Anruf und dass du es erzählt hast. Ja, keine Tschüss. Ursache. Ciao. Tschüss. Konstantin, wie schön, der Name, 23, hi. Hallo, oh, du klingst aber in, wo, rufst du von den Philippinen an oder so? Nö, ich rufe nicht von den Philippinen an, ich rufe von Deutschland aus an, mit einem D2-Netzgerät oder mit so einem Telefon, mit so einem Handy. Ja, mit so einem Handy. Ja. Versuchen wir es mal. Ja, ich hoffe es geht. Und ja, zwar folgendes. Ich habe einen ganz schönen Blödsinn gebaut mit 12, 13 Jahren. Ja. Und zwar habe ich damals in der Klasse, oder besser gesagt in der Schule, man hat mich nicht wahrgenommen und ich war nichts anderes als ein Außenseiter, mhm, ein Outsider. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, letzte Mal schon zur Baustelle und da ist ein Baufahrzeug gestanden, Schlüssel war drin und dann habe ich mich reingesessen. Was für ein Baufahrzeug war das? Das war so ein Toyota Hiace. Das sind solche, ich weiß nicht, solche Art Pritschenfahrzeuge. Mhm, ja. Und da habe ich mich reingesessen und habe halt den Zündschlüssel umgedreht, mhm, habe die Kupplung gedreht, den ersten Gang rein und bin losgetigert. Ja. Das ist jetzt mal formal sozusagen, ich war da ungefähr 200 Kilometer im Landkreis Rosenheim unterwegs. 200 Kilometer mit dem Ding? Ja, das geht ja schnell. Mhm. In zweieinhalb Stunden, drei Stunden fahrt man das schnell hinauf. Naja. Dann bin ich halt mal von Punkt A nach B gefahren und, mhm, habe mir die Gegend angeschaut. Und hab mir halt gedacht, ja, wenn du Glück hast, vielleicht werden dich deine Klassenkameraden sehen, gell? Achso, du wolltest damit angeben dann, ne? Was für ein, ja, toller Typ du bist, Fall, ne? Ja. Man wollte ja direkt mal als, wie sagt man so, als King Louis, mal, mhm, in der Mitte, ja, stehen, aha, man ist was. Ja. Bloß diesen Schmarrn, der wird mir mein ganzes Leben nicht aus dem Kopf gehen und davon habe ich ja auch eine Blessur behalten. Was ist denn dann passiert? Ja, ich bin die Polizei, also die Bevölkerung, die hatte mal einen Wink gegeben der Polizei, das war da in Prien, das ist da beim Chiemsee, mhm, und die haben da gesagt, ja, jetzt fahrt da ein Jugendlicher oder ein Kind, fahrt mit einem Auto. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, ja, um Gottes Willen, wo ich das alles gehört habe, erst im Krankenhaus, da habe ich mir gedacht, hoppsala, gell, da Gott sei Dank, dass da nicht mehr passiert ist. Mhm. Was ist denn da genau passiert? Ja, ich bin geflüchtet vor der Polizei, die ist mir hinterhergefahren mit Martinshorn und Blaulichter. Dann habe ich mir gedacht, hoppsala, jetzt kriegst du Muffensaus. Moment, du kannst mit so einem Ding, das fährt so schnell, dass du der Polizei wegfahren konntest, davonfahren konntest? Nö, du hast keine Chance. Ich habe halt Vollgas gegeben und bin die nächste rechts rein, mhm, und vor lauter Dussel habe ich nicht mehr bremsen können, sondern bin nur noch auf dem Gas gewesen und bin dann an den Scheunentür, Stürl, wenn man so sagt, auf Bayerisch, bin ich entlang gerumst, kann man sagen. Mhm. Also, mit circa es gab dann einen richtigen Crash mit 70, 80 Stundenkilometer, was natürlich schon, ja, wahnsinnig ist. Konstantin, ja, wir wollen das, wir verlängern das mal nicht so weit, weil, ja, die Leitung super schlecht ist. Erzähl, ja, mir kurz noch, wie warst du sehr schwer verletzt danach? Ja, ich habe meinen rechten Unterschenkel gebrochen, habe am Brustkorb paar Blessuren gehabt, mhm, also eher eine Prellung, weil ich an den nicht angegurtet war. Mhm. und bin halt mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Mhm. Und den gebrochenen rechten Unterschenkel, den behalte ich heute noch. Und wenn schlechtes Wetter ist, dann erinnert mich das an meinen Blödsinn. Ja, und hat das irgendeinen Effekt gehabt im Ansehen? Hat man dich dann ernster genommen in der Schule danach? Ganz im Gegenteil, die haben mich noch viel verrückter gehalten, kann man sagen. Ja. Die haben zunächst gesagt, jetzt schau den ganz Verrückten an und den Dummen auf gut Deutsch, wie kann man bloß so blöd sein. Und eins hat halt die Sache bei mir zurückgehalten. Ich habe bis heute noch nicht den Führerschein gemacht. Mhm. Ich fahre seit heute kein Auto. Mhm. Und werde auch keinen Führerschein machen und werde auch nicht Auto fahren. Mhm. Denn ich habe so viel Dünnschiss, oder ich habe so viel Angst davor, einen Unfall zu haben und tödlich um die Ecke zu kommen. Finde ich die Entscheidung auch völlig in Ordnung, und dann würde ich an deiner Stelle auch keinen Führerschein machen. Man muss auch keinen Führerschein haben. Ja, es gibt so viele Bekannte, so viele Freunde, die sagen, natürlich, komm, mach einen Führerschein. Nein, lass dich da bloß nicht bequatschen. Also würde ich nicht machen. Bleib mal bei deiner Meinung. Lieber Konstantin, alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. So, jetzt haben wir, glaube ich, eine klare Leitung wieder, hoffe ich. Walter, 43. Ja, hallo, Domian. Na, also ganz klar auch nicht, aber es wird schon werden. Ja, es wird schon werden. Ja. Ja, und zwar, ich habe zu erzählen, ich hatte 1985 einen sehr schweren Arbeitsunfall. Mhm. Und das war einfach von meinem Urlaub. Was war das für ein Unfall? Ja, ich habe ein Schweißabrad aufgekriegt von 9,36 Meter. Was hast du, ein? Schweißabrad. Ich verstehe es nicht, ein Schweißerdraht? Schweißabrad. Ein Schweißapparat? Ja, richtig. Ach so, den hast du auf, ist auf dich raufgefallen, oder was? Ja, und zwar, ich hatte um 4 Uhr Feierabend und das ist um 10 vor 4 passiert. Man hatte mich also gebeten, das war ein Gerüst, wo der drauf stand, dieses Gerüst eben festzuhalten und 3 Meter rüber zu schieben. Und unser Schlosser kam runter und sagte, zieh das Gerüst rüber. Und ich habe das rübergezogen und dann ist mir von 9,36 Meter ein Schweißapparat auf den Kopf gefallen. Von 9 Metern? Nun kennen wir alle nicht, jeder kennt keinen Schweißapparat. Wie schwer ist so ein Ding? Ja, also das ist damals von der Berufsgenossenschaft also genau gemessen worden. Der Schweißapparat hat 86 Kilo gewogen. 86 Kilo? Ach, richtig. Und der ist auf dich draufgefallen? Richtig, auf meinem Kopf. Puh, ja, das habe ich damals auch gesagt. Du bist es aber jetzt noch, ne? Bitte? Du bist es wirklich. Dann, ja, ich bin es wirklich. Das kann man überleben. Bitte? Das kann man überleben. Ja, also was man mir erzählt hat, ich bin anschließend in der Firma rumgelaufen mit... Also Kopf war 6 cm tiefer. Es war nicht meine Schuld, Also über 10 Minuten, Viertelstunde. Wie, du konntest danach noch rumlaufen? Ja, das war wahrscheinlich, was mir die Arbeitskollegen mir erzählt haben, also der Schock. Das ist ja verrückt. Du bist dann irgendwann in ein Krankenhaus gekommen. Wie schwer? Und zwar, ich bin damals nach Enschede gekommen. Wie schwer verletzt warst du denn? Was haben die Ärzte rausgekriegt? Ja, also ich hatte die Schädeldecke 6 cm tiefer. Ist ja auch mal eingebrochen. Habe also danach 10 Tage im Koma gelegen. Das war also du hast danach im Koma gelegen, bist aber direkt nach dem Unfall noch auf der Baustelle rumgelaufen. Nein, in dieser Recyclinghalle. Gut, da in der Halle, das ist ja Wahnsinn. Also habe immer gesagt, ist nicht meine Schuld und... zu was der Mensch dann noch fähig ist, ne, unter Umständen. Ja, das ist gut. Gut, du hast ganz lange dann im Koma gelegen und wie ging es dann weiter? Ja, also Oma möchte ich erstmal zurückkommen, ist ein sehr schönes Thema. Man erlebt also Dinge, die man also nicht mitkriegt, also schon. Was hast du denn da im Koma erlebt? Ja, zum Beispiel, man meint immer, man antwortet. Wenn einem was gefragt wird oder wenn die Ärzte da stehen und man tut's nicht. Und das ist das Thema, was die Ärzte einem hinterher erzählt haben. Man meint immer, man antwortet aber nicht. War das ein Wachkoma, in dem du gelegen hast? Nein. Also ein tiefes Koma. Ein tiefes Koma und dennoch hast du hast du alles mitbekommen, was man am Bett zu dir gesagt hat? Ja, natürlich. Ja, natürlich ist es für mich nicht. Ja, für mich war es also erst natürlich hinterher nicht nur, es waren Arbeitskollegen da, es waren Fußballkollegen da. Und die hast du alle wahrgenommen? Man meint, man nimmt die wahr, man hört diese Stimmen. Du hast die Augen aber zugehabt, ne? Ja, logisch. Mhm. Man meint, man unterhält sich mit denen und was kann nicht der Fall ist. Ja, oder waren es irgendwelche Erinnerungen, waren es traumartige Erlebnisse? Nein, keine traumartigen Erinnerungen. Man ist also, ich habe mir mit Dr. West, ich meine, den Namen kann ich ruhig sagen, hinterher darüber unterhalten. Man ist auf einer Ebene, wo man zum Beispiel Hast du, es gibt ja oft so Berichte von Leuten, die so, so todesnahe Erlebnisse gehabt haben. Hast du so ein Gefühl gehabt, aus dem Leben heraus gedrückt zu werden? Ja. Ja. Gab es auch bei dir, hast du auch das Erlebnis gehabt des Lichtes? Das erzählen ja so viele Patienten. Nein, das nicht. Ich habe also auch keine Blumenbeete gesehen, also was man so erzählt. Ich hatte eine Ebene, wo man also wirklich total ruhig ist. Mhm. War das ein angenehmes Gefühl? Doch, ja. Sehr angenehm. Wolltest du denn wieder zurück ins Leben? Ich habe dafür gekämpft. Mhm. Sagen wir so, es ist ein Bewusstsein, wo man also, es gibt, was Dr. West mir hinterher erzählt hat, Leute, die also nicht kämpfen. Man kann auch im Koma kämpfen. Mhm. Also wo man jetzt sagt, ich will die und die Leute wiedersehen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man jemanden hat, den man liebt. Mhm. Ist ja zum Beispiel jetzt was, wo natürlich, man... Natürlich, wenn man dann zurück will und wieder Kontakt richtig. Haben will. So, jetzt hast du, dieses ist ja nun wirklich auch ein ganz, ganz gewichtiges Erlebnis in einer Biografie, in deinem Leben. Richtig. Was hat diese Eindrücke, die du da gesammelt hast, wie haben die dein Leben verändert danach? Also kann ich sagen, nicht verändern. Das Einzige, was mich an der ganzen Sache gestört hat, hört sich blöd an. Ich habe damals sehr lange Haare gehabt. Und was? Sehr lange Haare. Und die sind mir abgeschnitten worden, weil ich eben operiert worden bin am Jochbein. Und das war alles, was ja, das sind so Sachen, was die Doktoren einem erzählen, wo man sich also wirklich dran hochzieht. Also, Walter ist wieder gesund. Und Walter hat das gut überstanden alles. Sehr gesund. Das ist wunderbar. Ich habe noch ein Thema. Und zwar, derjenige sitzt im Wohnzimmer. Das ist meine Frau. Ja. Das habe ich nicht angerufen. Die durch eine Vergewaltigung da rausgekommen ist. Ne? Mhm. Und eine sehr schlimme Vergewaltigung. Ich meine, wenn du dich mit meiner Frau noch 2 Minuten unterhalten möchtest. Das machen wir jetzt mal nicht, Walter. Wir hatten dich jetzt eingeplant. Ja, sei nicht böse. Grüße herzlich mal deine Frau von mir. Aber ich möchte noch irgendwas sagen zu der Dame, die gerade angerufen hat, wegen der Autobahn, die da schwer überfahren worden Walter, ist. Walter, wir machen jetzt mal Schluss. Moment. Nee, wir machen jetzt mal Schluss. Nein, ich Moment. Noch, nee, Moment. Lass es bitte. Es gibt rechtens. Ja. Es gibt rechtens. Und zwar ein Kumpel vom IS-Fernfahrer. Mhm. Seit 17 Jahren das Gesetz seit 1991 ist aufgehoben, dann ist da von den Deutschen was verschlammt worden, dass da keine Gerichtsverhandlung gibt. Okay, das ist als Info noch rübergekommen. Ich hoffe, dass dir nie wieder ein Schweißgerät auf den Kopf fällt. Alles Gute, Walter. Alles klar. Tschüss. Dieter, 54. Ja, hallo. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin vor 2 Jahren hatte ich eine Herzattacke und bin ins Krankenhaus gekommen. Ich kürze es ein bisschen ab, weil wir wenig Zeit haben. Bin ins Krankenhaus gekommen und habe einen Defibrillator implantiert bekommen. Das erklärst du uns jetzt, ne? Ja, das ist folgendes Gerät. Ich hatte, wie gesagt, einen Herzstillstand. Mhm. Und dass das wieder belebt wird, sieht man oftmals in Filmen. Da kommt so ein Gerät auf die Brust gelegt und dann gibt es einen Stromstoß. Dann springt man so 2 Zentimeter in die Höhe und dann geht es eben weiter. Mhm. Und so ein Gerät hat man mir implantiert, dass wenn wieder mal so etwas passiert, dass ich also ins Leben zurückgerufen werde. Sowas gibt es. Ja, so, und jetzt, dann war ich anschließend in der Reha-Klinik und bin abends ein bisschen spazieren gegangen und da wurde es mir wieder schwarz vor Augen, da bin ich umgefallen und da hat das Gerät zum Einsatz gekommen. Also das schaltet sich automatisch ein, wenn es Not tut. Richtig, das überwacht das Herz praktisch, schreibt immer ein EKG, also ständig Tag und Nacht, auch jetzt im Moment. Wo schreibt es das denn? Bitte? Wo schreibt es? Das wird gespeichert, das ist ein kleiner Computer und das speichert das praktisch innen drin. Und wenn nichts war, dann wird es überschrieben und wenn was war, wird es gespeichert. So, jetzt war wieder was Schlimmes passiert, hier war übel geworden. Richtig, da bin ich also umgefallen und nach 2 Sekunden kriege ich einen Stromstoß ins Herz rein von diesem Gerät. Mhm. Ja, und dann dann komme ich wieder ins Leben zurück praktisch. Mhm. Und das ist eine ganz, also das war ein wahnsinniges Erlebnis, wo ich da tot war. Das Herz wird praktisch durch diesen Stromstoß erstmal totgestellt. Also völlig zum Stillstand gebracht. Mhm. Und wie kommt es dann wieder zum Schlagen? Und dann kommt ein Impuls, so ähnlich wie ein Schrittmacher, der es dann wieder zum Schlagen bringt. Mhm. Die Situation, die du gerade beschrieben hast, als dir da schlecht wurde, ist das Gerät in Aktion getreten und dann, du lagst da auf der Erde, auf der Straße? Ich lag auf der Straße und bin bin dann sofort wieder auf, also nach 2 Sekunden bin ich wieder aufgestanden. Dazu ist man dann fähig. Man ist gar nicht mehr, man merkt gar nichts mehr. Dann bin ich hier zurück in die Klinik und dann wurde am nächsten Tag wurde das Ding abgehört. Und dann sagt der Arzt zu mir, herzlichen Glückwunsch zum 2. Geburtstag. Wenn ich es nicht gehabt hätte, wäre ich nicht mehr da. Wie viele Jahre hast du das jetzt schon? Ich habe das jetzt das dritte Jahr. Das dritte Jahr. Aber es ist nur einmal bis jetzt passiert. Ja. Und was ich dazu sagen wollte, das Aufwachen, also von diesem Moment des Todes zum Aufwachen, das ist also wahnsinnig interessant, wie sie schon andere das erzählt haben, dass man da Erlebnisse hat, also die kann man gar nicht beschreiben. Das ist sowas. Versuch mal vielleicht ein so ein Beispiel zu nennen. Ja, man sieht praktisch Personen, die man im Leben gesehen hat vor etwas langer Zeit und man. Sind das Personen, die du besonders geliebt hast oder sind es? Die ich gemocht habe oder eine besondere Verbindung gehabt habe. Ja. Oder aber es kommen Dinge in diesen Momenten vor, die ich gerne erleben möchte. Also so ein ganzer Flash ist das irgendwie, ne? Genau. Was da so abgegangen ist. Wie war das bei dir? War das bei dir ein Wohlgefühl, dann wieder belebt zu werden? Es war ein Wohlgefühl. Und seit dieser Zeit glaube ich auch, dass es nach dem Tod noch etwas gibt, praktisch, nach diesem Moment. Dieter, du hast jetzt immer dieses Gerät in dir, ne? Ja, im Körper, ja. Ist das, was für ein Gefühl ist das, immer mit so einer Maschine rumzulaufen, die einen letztendlich dann wieder so zurückholt? Ja, am Anfang, wo ich das Gerät hatte, dachte ich, mein Gott, wie soll es jetzt weitergehen? Aber jetzt habe ich mich so dran gewöhnt, ich lebe genauso wie vorher. Ganz normal, du denkst gar nicht viel dran. Ich gehe also tanzen, mach das und mach jenes. Dann, also ich stört mich überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich das Ding habe, das rettet mich immer vom Tod. Dann hoffe ich, dass es gar nicht in Aktion treten muss. Das wünsche ich dir. Alles Gute, Dieter. Okay. Tschüss. Eure Sendung ist wirklich klasse. Ich danke dir vielmals. Tschüss. Bitte, bitte. Ciao. Stefan ist noch dran und der ist 30. Stefan? Ja, hallo. Hi. Ja, ich habe eine Geschichte zu erzählen, die hat was mit meinem Krankheitsbild zu tun. Ja. Und zwar, ich bin im Prinzip dem Teufel zweimal von der Schippe gesprungen. Mhm. Und das Ganze hat damit was zu tun, dass ich Lebensmittelallergiker bin. Mhm. Das bedeutet, verschiedene Lebensmittel darf ich unter gar keinen Umständen zu mir nehmen. Zum Beispiel? Das wären zum Beispiel, bei mir sind es vorwiegend Nüsse, Schalentiere wie Krebse oder Langustenähnliches. Aha. Oder Erbsen, Honig, es gibt noch ein paar andere. Und die Allergie ist so dramatisch, dass sie dein Leben bedroht. Daraus ergibt sich nämlich Folgendes, wenn ich einen allergischen Anfall bekomme aufgrund eines Lebensmittels, dann kriege ich einen Asthmaanfall. Ah ja. Das bedeutet also, ich kriege extremste Atemnot. Mhm. Und vor etwa 10 Jahren ist es passiert, dass ich eine Schokolade von einer bestimmten Firma, die ich immer gerne gegessen habe, gekauft habe und habe die auch gegessen. Es waren also wirklich nicht mal eine ganze Rippe, sondern nur 2 Stückchen. Mhm. Und diese 2 Stückchen haben ausgereicht, weil die Firma das Rezept dieser Schokolade etwas umgestellt hat und hat dort ganz fein gemahlene Nüsse reingegeben, dass ich so einen Anfall bekommen habe. Ja. Das Endergebnis war, dass ich kurz vorm Ersticken war. Und ich habe das zunächst gar nicht ernst genommen. Das fängt immer ganz langsam an und so. Ich merke das dann auch. Ich habe auch Notfallmedikamente. Aber in bestimmten Situationen reichen die eben nicht mehr aus. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich zum Arzt gehen musste, der mir dann verschiedene Spritzen geben musste. Und am Ende hat dann der Arzt, als dieser Anfall nach über einer Dreiviertelstunde endlich vorbei war, gesagt, noch 2-3 Minuten später und ist dann wäre vorbei gewesen. Stefan, dann musst du doch in ständiger Angst leben. Ja, aber man kann sich mit der Zeit daran gewöhnen. Ja, aber du musst dann ganz, ganz, ganz genau immer untersuchen, was du isst und was in den verschiedenen Lebensmitteln drin ist. Ja, ne? Das bedeutet für mich zum Beispiel, dass wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, dass ich dann hingehe und tatsächlich nur mit den Zähnen, also mit den Spitzen vorne, ganz minimal etwas abkratze, versuche, ob es irgendeine Reaktion ergibt bei mir im Gaumen. Das fängt mit Kratzen und Ähnlichem an. Ach, so merkst du das denn schon? Das sind die Anzeichen, die ersten Anzeichen. Allerdings, diese kleine Menge kann schon ausreichen, um so einen Anfall auszulösen. Ich stelle mir ganz schwierig vor, für dich auch dann auf Reisen zu gehen, in ferne Länder. Oh ja, das ist sogar sehr schwierig, insbesondere wenn man in den asiatischen Raum fährt, weil dort viel Nüsse und Honig verwendet wird. Ja. Da muss man also extrem aufpassen und das ist schon ein Problem, ja. Generell meinst du es aber im Griff zu haben? Ich habe es im Griff, ich hätte nur einen Wunsch an die Lebensmittelindustrie in Deutschland, dass die Angaben auf den Lebensmitteln noch besser wären, weil ich bin mit Sicherheit nicht der einzige Mensch, der an sowas leidet und die Menschen müssen alle auf. Ich hoffe, dass die Lebensmittelindustrie heute Nacht zugeschaut und zugehört hat und deinen Wunsch da ernst nimmt. Ich wünsche dir alles Gute. Okay. Tschüss, Stefan. Danke auch. Ciao. Tschüss. So, Freunde, das war unsere Sendung Den Tod entronnen. Ich bedanke mich fürs Mitmachen und fürs Anrufen und dass ihr so viele Sachen hier erzählt habt. In der Technik war Annette Bastian und morgen ist unsere Talkradio wieder ganz offen für alle eure Themen. Ihr könnt uns erreichen wie immer ab 0 Uhr unter 0130 2911 und wir sind im Radio bei 1 Live und im Fernsehen wieder Punkt 1 Uhr. Ich freue mich auf morgen. Alles Gute und schöne Nacht. Ciao.